Let me tell you what the vision of the church is. Und lasst mich euch erzählen, was die Vision der Kirche ist. It's Jesus's vision. Es ist die Vision, die auch Jesus hat. It's 25 years later. Let's get it really clear going into the next 25 years, okay? Also, nach 25 Jahren muss es sehr klar sein, wie die nächsten 25 Jahre like für die nächsten 25 Jahre. Can I make it so crystal clear you can never get it wrong? Und ich versuche so klar zu machen, dass man es nicht missverstehen kann. What is the vision of this church? Was ist die Vision dieser Gemeinde? Here it is. Und hier ist sie. To bring as many people as possible so viele Menschen wie möglich into a living relationship with Jesus Christ, in eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus zu führen, both locally, beides vor Ort, and globally, aber auch global. Can I say that again? Our vision, also unsere Vision, is to bring as many people as possible so viele Menschen wie möglich into a living relationship with Jesus Christ, in eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus both zu bringen, locally, beides and vor Ort, globally, örtlich und aber auch global. Can we all say that? Here's the vision. Vielleicht könnten wir das alle aussprechen. One, two, three. Die Version ist in English. Auf Englisch. One, two, three. To bring as many people as possible into a living relationship with Jesus Christ, both locally and globally. Okay. Now I want you to watch this video. Und ich möchte gerne, dass ihr euch dieses Video anschaut. It's going to be a tea and coffee locale. Das soll sein Lokal werden. And that's sponsored by private sponsors. Und das wird durch private Sponsoren finanziert. And the church is also sponsoring it partially. Und die Gemeinde sponsert auch einen Teil davon. Georgie and what's the guy's name? Ali put together a Verein. Und Georgie und Ali haben einen Verein gegründet. And it's going to be a local to reach people of this whole, of this area. Und das soll sein Lokal sein, cool, um Menschen zu erreichen, die in der Nachbarschaft wohnen. Is that like wohnen. Incredible or what? I mean, come on. For the last year in my quiet time, God has been giving me Habakkuk 1:5. Und also im letzten Jahr hat mir Habakkuk 1:5 aufs Herz gelegt in meiner stillen Zeit. Und immer wieder kam dieser Text. Says, I am about to do something. Und es steht dort, ich werde etwas tun. In your midst. In eurer Mitte. That if I told you, you would not believe me. Wenn ich es euch jetzt verkünden würde, ihr würdet das nicht glauben. And God is moving. Und Gott bewegt etwas. How can I say it? Right. About when we first moved in here, 1998. Und als wir hier eingezogen sind, also 1998. We took 600 prayer walks around this area. Wurden so 600 Gebetsspaziergänge da im Bezirk durchgeführt. And we would lay hands on that building. Und wir haben sind auch da stehen geblieben, haben die Hände auf dieses Gebäude gelegt. Und sind immer wieder dort stehen geblieben und haben gebetet, dass dieses Lokal zusperrt wird. And it's 12 years later now. Und jetzt, 12 Jahre später, and they're gone. Everything in God's time. Amen. Alles geschieht it's zur so awesome. Zeit, it's incredible. So, am I preaching now? I want to show you. I guess I'm preaching now. Okay. I have a slideshow. Should I show it to you for the offering or should I show it to you now? I'll show it to you now. Okay. Ich überlege gerade, ich habe eine kurze Diashow, die möchte ich euch gerne zeigen. It'll inspire a little bit und vielleicht inspiriert es auch zur Botschaft. I have to go back and work on it. It's so cool. In May, we're sending a team again to Liberia. Im Mai schicken wir nochmal ein Team I nach Liberia. I already have two young people. Zwei junge Menschen. I have Jason and Brian Collins already. Who have said they're going to go to these? There's 16 tribes. Also Jason und Brian haben schon zugesagt zu diesem Trip der tribes. 16 villages. 16 Ortschaften mit einschließt. That are completely, totally isolated and unreached. Von denen wir schon erzählt haben, die völlig isoliert sind und völlig unerreicht sind. Dennis will lead the group. Brian and Jason and some, maybe some others will go with them. Und Dennis führt die Gruppe an. Dennis und Jason und andere werden mitgehen. It's an 8-hour march into the jungle. Und es ist ein 8-Stunden Marsch in den Dschungel hinein. They will bring generators and they will show the Jesus film in und their language. Sie wollen auch Generatoren mitnehmen und den Jesusfilm zeigen. And they will go from village to village to village. Und werden von einem Ort zum anderen gehen. I'm hoping Gebiet. With Mary to go back in May at und the end of May. Ich hoffe auch mit der Mary wieder zurückkehren zu können, Ende Mai. Train the pastors, and I would like to learn the language a little bit. Und es geht darum, die Pastoren dort auszubilden und auch die Sprache ein bisschen zu lernen. I don't plan to ever move there. Ich habe nie nicht geplant, jemals dorthin zu ziehen. But I would like to spend 10% of my time from the year there. Aber 10% meiner Zeit, der Zeit eines Jahres, würde ich gerne dort verbringen. Okay, I'd like to. I'd like to talk about our values today. Ich möchte gerne heute über unsere Werte sprechen. What do we stand for? Also, wofür stehen wir? And so that we really have it clear. Damit es eben ganz klar ist. The vision is clear. Und dass die Vision klar ist. To bring as many people as possible into a living relationship with Jesus Christ. So viele Menschen wie möglich in eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus zu bringen. Both locally and globally. Örtlich, aber auch global. Right across the street and then ob es jetzt über die Straße ist and all the way across the world. Oder eben am anderen Ende der Welt. I want to show you a couple slides about Liberia. Und ich möchte euch gerne ein paar Bilder this zeigen. This isn't about Liberia. This is about the world. Go to the first slide. This is the 10th poorest country in the world. Und das ist das zehntärmste Land auf der Welt. Äthiopien. It has a gross domestic product of $700 per capita. Uns hat da also ein Bruttosozialprodukt pro Kopf von $700. Do you know what that means? Das it bedeutet, means that if you take all the output of a country, the economic output of a country. Das bedeutet, wenn man die gesamte Wirtschaftsleistung eines Landes in one year, also in einem Jahr produziert wird, geschaffen wird, divided by the population, und durch die Bevölkerung dividiert, that's the output. Dann ist das diese Kennzahl. Now, in Austria the output is $38,000 a year per person. Also in Österreich sind es $38,000 pro Jahr pro Kopf. $38,000 per year. Here it's $700. Und hier eben $700. Okay, the ninth poorest country in the world, Niger. Nummer 9, Niger. $700. Auch $700. The eighth poorest country. Das achtärmste Land Central der Welt. African Republic. Die Zentralafrikanische Republik. $700. Liegt auch bei $700. The seventh poorest country, Guinea-Bissau. Das siebte, Guinea-Bissau. $600. $600. This is not what a person makes a year. Das ist nicht das, was eine Person pro Jahr verdient. This is just the economic produce. Das ist nur der Durchschnitt der Wirtschaftsleistung des Landes. Okay, six. The Union of Comoros. Die Union von Comoros. $600. The fifth poorest country in the world, the Republic of Somalia. Somalia liegt an fünfter Stelle. $600 a year. Auch $600 pro Jahr. The fourth poorest country in the world is the Solomon Islands. Die Salomoninseln. $600. The third poorest country in the world, Republic of Zimbabwe. An dritter Stelle liegt Zimbabwe. $500. Mit $500 a year. The second poorest country in the world is the Republic of Liberia. Und das zweitärmste Land der Welt, Liberia. $500. Auch $500 pro Jahr. And the poorest country in the world is the Republic of Congo. Das ärmste Land ist die Republik Kongo. $300. Mit $300. $300 a person per year. Also $300 pro Jahr produziert jeder Mensch im Durchschnitt. Is the average economic produce. So we are working with the second poorest country in the world. Also wir sprechen mit Liberia vom zweitärmsten Land der Welt. And in one week on Monday night. Und in einer Woche am Montagabend. We're gonna have a Love Liberia Infoabend. Möchten wir so einen Love Liberia Infoabend haben. If you want to come at 7:30 upstairs. Und wenn ihr kommen möchtet, das findet um 19:30 Uhr statt oben. We will cast the vision for Liberia. Und wir möchten gerne die Vision für Liberia Festus erklären. Will be there and he'll tell you all his agricultural ideas. Und der Festus wird auch da sein und seine landwirtschaftlichen Projekte vorstellen, seine and Ideen. You can bring your questions. Und ihr könnt die Fragen mitbringen, die ihr stellen möchtet. Now, how much time do I have left? Church is almost over. Okay, real quick. Okay. Father, bless these words, I pray. Vater, ich bitte dich, dass du diese Worte jetzt segnest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Okay, our vision is clear. Die Vision ist klar. To bring as many people into a living relationship with Jesus Christ. So viele Menschen wie möglich in eine lebendige Beziehung mit Both Jesus Christus locally, zu führen. Locally and globally. Beides lokal und weltweit. That's where we're going. Das ist die Vision, dort gehen wir hin. But our values is what drives it. Aber die Werte, die man hat, treiben diese Vision voran. It drives it, our values. Die Werte sind es. Our values are what we stand for. Die Werte sind das, wofür wir stehen. Our values is what make us different than another organization. Und die Werte machen den Unterschied zu anderen Organisationen aus. And I would just like to very quickly show you what our values are in a very easy way. Und ich möchte einen kurzen Überblick geben, was unsere Werte darstellt. 13 I'm going to talk about 13 values today, just going to mention them. Ich möchte ganz kurz 13 Werte, Grundwerte anreißen. As a church. Als Gemeinde. And then I also have 8 personal values. Und ich habe für mich auch bin auf 8 Werte drauf gekommen. I'm sorry, 9. Oder 9. 9 personal values. Meine persönliche Werte. My highest value is spending time with God. Also mein höchster Wert im Leben ist Zeit mit Gott zu verbringen. My second highest personal value. Und mein zweiter Wert ist speaking the word of God. Speaking das Wort Gottes auszusprechen. Talking it off my lips, speaking. Es auszusprechen. Is my confession. Mein Zeugnis. And my third is obeying the promptings of the Holy Spirit. Den Weisungen oder das, was der Heilige Geist zeigt, dem auch wirklich zu folgen. I'll tell you the others next time. Und den Rest erzähle ich euch nächstes Mal. I had this picture in my mind last night and I'll put it on the beamer. Und ich hatte gestern Abend dieses Bild im Kopf und ich möchte es kurz auch an die Leinwand geben. Our church sits on 5 pillars. Und unsere Gemeinde sitzt auf 5 Säulen. We've talked about these pillars before. Und über diese Säulen haben wir schon gesprochen. And those pillars are worship in the middle. Und diese 5 Säulen bestehen aus Anbetung, das ist der zentrale Pfeiler. Fellowship. Gemeinschaft, discipleship, Nachfolge, ministry and missions. Dienst und Mission. Every church sits on these pillars. Und eigentlich sitzt jede Gemeinde oder steht jede Gemeinde that auf diesen 5 Säulen. A church of Jesus Christ. Jede Gemeinde, die eine Gemeinde Jesu Christi ist. You may not recognize it, but there's 5 pillars. There's no 6th one, and you need all 5. Vielleicht sieht man sich die immer gleich, aber es gibt keinen 6. Pfeiler und man braucht alle 5. These are the foundational core pillars. Und das sind so die ganz grundlegenden Grundsäulen. This is what we live for. Und das ist das, wofür wir leben. To worship God. Um Gott anzubeten, to fellowship with each other, um Gemeinschaft miteinander zu to haben, be discipled into the image of Christ, um Jünger zu sein und dem Bild Jesu ähnlicher zu werden, to minister to other people, anderen Menschen zu which dienen, means to serve God by serving others, und das bedeutet, dass man Gott dient, indem man anderen dient, mit Menschen dient, and missions, und auch die Mission, bringing the gospel out of our world to another world, dass Evangelium aus unserer Welt in eine andere Welt getragen wird. Upon these 5 pillars sits our church house, und auf diesen 5 Säulen sitzt das Gemeindegebäude. Yeah, thank you. And in this house are three floors, und in diesem Gebäude gibt es 3 Etagen. Michael, thank you. And I tried to pick colors for these 3 floors. Und ich habe versucht, Farben für diese 3 Stockwerke auszusuchen. 2 of the colors came out, the third one didn't come out. The bottom is yellow, if you can see it. Also man sieht es nicht ganz gut hier, aber das Fundament sollte gelb sein. Yeah. So the first floor is the yellow room. Also das, man könnte sich vorstellen, das erste Stockwerk ist das gelbe Zimmer. The second floor is the green room. Und das zweite ist das grüne Zimmer. And the third floor is the blue room. Und der dritte Stock ist blau. And then the first floor represents 3 essential universal Christian values. Und der erste Stock. The first, all 3. Also alle 3 stellen 3 grundlegende christliche Werte dar. This is 1 Corinthians 13:13. Und das ist ja aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Paul Vers 13. Said, now abides faith, hope and love. Denn Paulus sagt, es bleiben Glaube, Hoffnung und and Liebe. The greatest is love. Und das Größte, sagt er, ist die Liebe. Now, according to these 3 essential universal church values, und, Christian values, also nach diesen 3 grundlegenden christlichen Werten, we have our strategy. Haben wir unsere Strategie. And it's what you've heard before. Come, grow, und and go. Ihr habt das schon gehört. Es geht darum, also come, grow, go, komm, wachse, come and experience the love of Christ in a church family. Komm und erlebe die Liebe Christi in einer Gemeindefamilie. That's einer Kirche. Our first strategy. Das ist die erste Strategie. We want to build an environment where people can come and experience the love of God in a church family. Und wir würden gerne eine Umgebung schaffen, wo Menschen kommen können und die Liebe Gottes in einer Kirchenfamilie, einer Gemeindefamilie erleben. How effectively we do that is another question. Wie effektiv das geschieht, ist eine andere Frage. We will never do it as effectively as we would like to. Wir werden es wohl nie so effektiv machen, wie wir uns das wünschen würden. But without a target, we have no hope. Aber ohne ein Ziel vor Augen ist man sowieso hoffnungslos. So we want to create an environment. Und so ist das unser Ziel, eine Umgebung zu schaffen. But we want to create a second environment. Aber wir möchten auch so eine zweite Umgebung schaffen. The green room. Das grüne Zimmer, floor of our building, der zweite Stock unseres Gebäudes, which is an environment where people can grow, das auch einen Raum schafft, wo Menschen sich entwickeln können und wachsen können. Learn about who they are in Christ. Und wo sie darüber lernen können, wer sie sind in Christus. And the third floor, und der dritte Stock, the blue room, das blaue Zimmer, a place where we can dream, ist der Raum, wo man träumen kann, where vision takes place, wo eine Vision Gestalt gewinnen kann, a place where people are sent from. Ein Raum, von dem Leute auch ausgeschickt werden. Go to the next slide. So the first one, the first floor is a place of celebration. Also der erste Raum ist ein Raum des Feierns. Like we did this morning. Und so wie wir das heute Morgen auch gemacht haben. Second floor is a place of preparation. Und der zweite ist ein Raum der Vorbereitung. And God is never going to use us beyond our willingness to be prepared. Und Gott wird es auch nie über das hinaus verwenden, über unsere Zustimmung sozusagen vorbereitet zu werden. I waited 33 years. Und ich habe 33 Jahre gewartet, to go to Africa. Um nach Afrika zu gehen. 33 years I waited. 33 Jahre habe ich gewartet. But with God, preparation is necessary. Aber bei Gott ist eine Vorbereitung notwendig. And the third room, the third floor, the blue room, vision. Das dritte Stockwerk, das blaue Zimmer, die Vision. This is where Next Generation is located. Und da ist auch dieses Next Generation. But also in the green room. Aber auch im Grünen. I'm training the next generation to have vision. Ich habe möchte gerne die nächste Generation anleiten, eine Vision zu haben. To be empowered. Und sie auch ermächtigen. To springboard off our shoulders. Damit wir so eine Art Sprungbrett sein können für sie. From the 12 people that went to Liberia, 8 people were from Next Generation. Und von den 12, die nach Liberia mitgegangen sind, waren 8 von Next Generation. From the people that are going in May, these are young people. Und die im Mai gehen, sind auch junge Erwachsene. And we as the present generation. Und wir als die gegenwärtige Generation, they will succeed in nothing unless we support them. Sie werden in nichts Erfolg haben, wenn wir sie nicht dabei unterstützen. We are slowly getting older. I don't know if you realize that. Und wir werden langsam älter. Und ich weiß nicht, ob euch das bewusst geworden ist. I'm going to be 40 years old soon. Aber bald bin ich auch 40. And next year I'll be 52. Also nächstes Jahr okay. Bin ich 52. Next slide. On this church building, we have also a roof. Und auf diesem Gemeindegebäude sitzt auch ein Dach. So we have 5 foundational core purposes. Und so gibt es 5 grundlegende Zwecke. Yeah, or just core values. Oder Werte. Rick Warren calls them purposes. Und Rick Warren nennt sie Purpose. Also he did not invent them. Er hat sie nicht erfunden. Stated them. Er hat sie einfach nur definiert. Very clearly. Also sehr klar definiert. They were always there, and he would say that. Now, on this building is a roof. Und auf diesem Gebäude ist ein Dach. And on that roof we have 5 more values. Und da sind 5 weitere Werte. And I'm naming these our missional core values. Und ich nenne sie unsere missionarischen Kernwerte. So we have our foundational core values. Also es gibt die grundlegenden Werte. We have the universal core values. Es gibt die universellen Werte. On which we base our strategy. Auf die Strategie gegründet ist. And on the top we have 5 missional core values. Und 5 grundlegende Missionswerte. All together this is 13 values. Alles zusammen ergibt das 13. Okay. 13 core values. 13 grundlegende Werte. Okay, next slide. And I painted the roof red. Und ich habe das rot gemacht, das Dach. Because for passion. Weil es da um Leidenschaft because geht. Because these 5 values will drive us now. Weil diese 5 Werte sozusagen einen Vortrieb generieren. The first value is the well-being of people. Der erste Wert wäre das Wohl. That's at the very top of the house, the very point. Das ist ganz oben der Spitz, der Giebel. The well-being of people. Das Wohl von Menschen. I'm going to come back to this, but I'm going to mention the other 4 real quick. Ich komme darauf zurück, aber ich möchte die anderen 4 auch noch kurz erwähnen. The second is integrity. Das zweite ist Integrität. Now these are progressive. Und diese Werte sind progressiv, sie steigern sich. The well-being of people ahead of integrity. Wir stellen das Wohl von Menschen über die Integrität. Because we have to care for people who don't have integrity. Denn man muss auch das Wohl von Menschen im Auge haben, die nicht integer sind. We have to have the well-being of people number one. Also das Wohl von Menschen muss an erster Stelle stehen. Number two, integrity. Zweitens Integrität. Integrity is who you are. Und das bedeutet das, wer du bist. If you want to kind of monitor who you are, wenn du sozusagen monitoren, abchecken möchtest, wer du selbst bist, you can look at least two things. Kannst du dir zumindest zwei Dinge anschauen. Look at your habits. Schau dir deine Gewohnheiten an. Who you are can be seen in your habits. Wer du bist, wird in deinen Gewohnheiten ausgedrückt. If you have a habit of lying, wenn du die Gewohnheit der Lüge hast, then you're a liar. Dann bist du ein Lügner. I'm not a liar, I just have a habit of lying. Das heißt, ich bin kein Lügner, ich bin es einfach nur gewohnt, nicht die Wahrheit if zu sagen. You have a habit of stealing, wenn du die Gewohnheit hast zu stehlen, then you're a thief. Dann bist du ein Dieb. I'm not a thief, I just have a habit of stealing. Man mag sagen, ich bin kein Dieb, ich habe einfach nur diese Gewohnheit zu stehlen. You need to be honest and we'll get back to that. Aber man muss einfach ehrlich sein und okay. Wir kommen darauf noch zurück. Another way you can check your integrity, eine andere Art, seine Integrität monitor zu checken, what comes ist, out of your mouth, dass man sich anschaut, was aus dem Mund herauskommt. And that's going to tell you where you're at. Und das wird dir auch sagen, wo du stehst. As far as your personal development. Also es geht um deine persönliche Entwicklung. See, integrity, we work on our integrity in the green room. In der Integrität wird im grünen Zimmer gearbeitet. In our preparation, in our development. An unserer Entwicklung. Number three is unity. Ist die Einheit. We can never have unity unless we have integrity first. Man kann nie eine Einheit haben, wenn man nicht vorher Integrität besitzt. To have unity means that we appreciate the difference of each other. Und Einheit bedeutet, dass man die dass man das Verschiedensein aneinander schätzt. That's really difficult. Und das ist wirklich schwierig. Because most of the world rejects the differences of each other. Denn zum Großteil lehnt die Welt Unterschiede ab. If you're not like me, I don't want to listen to you. Wenn du nicht so gestrickt bist wie ich, möchte ich dir gar nicht zuhören. If you can't see it my way, then you're wrong. Oder wenn du es nicht so sehen kannst, wie ich es sehe, liegst du falsch. But unity finds its strength in diversity. Aber die Einheit findet ihre Stärke in der Vielfältigkeit. And when we learn to appreciate the differences of each other, we have real unity. Und wenn wir es lernen, das zu schätzen, dass wir verschieden sind, dann haben wir echte Einheit. This goes for the churches too. Und das gilt auch über die Gemeindegrenzen There's hinweg. Never gonna be unity among the churches, es wird nie eine Einheit von Gemeinden geben, until we appreciate each other's differences. Bis wir unsere Unterschiede wertschätzen. Oh, they worship like this and we worship like this. Wir machen die Anbetung so und wir halten so. We appreciate the differences. Aber wir wertschätzen die Verschiedenheit. Somebody brought an elder from some church, jemand hat einmal einen Ältesten mitgebracht aus einer anderen Gemeinde, ago or some, war vor einem Monat and oder I so. Asked, I asked, so how did they like our service? Und ich habe dann gefragt, wie hat ihnen unser Gottesdienst gefallen? You know what they said? Und wisst ihr, was sie gesagt haben? They didn't like it at all. Es hat ihnen überhaupt nicht gefallen. I said, why? Und ich habe dann gefragt, they said, warum because nicht? They didn't like your shirt. Weil sie dein Hemd nicht mochten. I said, really? Und ich habe gesagt, oh, wirklich? I said, they didn't see anything else. Sie haben nichts anderes irgendwie nothing wahrgenommen? Nothing else. They only saw the shirt I was gar wearing. Nichts, also einfach nothing nur das else. Hemd, das ich anhatte, sonst nichts. Incredible to me. Und das ist für mich unglaublich. Unbelievable. Ja. That we're going to have diversity, we're going to have disunity. Dass wir also Gespaltenheit haben, Uneinigkeit. Among God-fearing people over a shirt. Unter gläubigen Menschen. Unity will never happen until we appreciate the differences. Und Einheit wird nie zustande kommen, wenn man nicht Unterschiede schätzt. But I'm not going to appreciate the difference of someone who has no integrity. Aber ich werde nicht die Verschiedenheit eines Menschen schätzen, der nicht integer ist. Right? Oder? Unity is based on integrity. Denn die Einheit basiert auf der Integrität. Number four. Viertens. High impact. Einen starken Einfluss haben. Jesus lived to have impact. Und Jesus hat dafür gelebt, einen Einfluss zu haben. He came to impact this whole world. Und er kam, um einen Einfluss auf die ganze Welt zu machen. When Paul the Apostle went to Macedonia, als Paulus, als Apostel nach Mazedonien ging, impacted the whole future of Europe. Hat er die ganze Zukunft Europas beeinflusst. We are here to have high impact. Und wir sind hier, um viel Einfluss zu We're haben. Not here to be comfortable. Wir sind nicht hier, um in so einer Gemütlichkeitszone zu wohnen. Keep the church the way it is, oder dass man die Gemeinde so hält, so, so belässt, wie sie ist, happy. So damit eben alle glücklich sind. We are here to have high impact. Sondern uns gibt es deswegen, um einen Einfluss zu haben. Our lives are going by. Und unser Leben vergeht ja. Someone said, the only thing that won't change, und einer hat einmal gesagt, das Einzige, was sich nie ändern wird, is that the church will always change. Ist, dass die Gemeinde sich ständig ändern wird. Number five. Fünftens. Leadership training. Leiterschaftstraining. We need to, the future is, will be determined by our leadership. Die Zukunft wird durch die Leiterschaft entschieden. Without young leaders coming up, we have no future. Und ohne junge Leiter, die nachkommen, gibt es keine Zukunft. Where there's no vision, the people perish. Wo es keine Vision gibt, geht das Volk zugrunde. Everything stands or falls with leadership. Denn alles steht und fällt mit Leiterschaft. All of us need to learn to be leaders. Alle von uns brauchen es sozusagen zu lernen, These five core values. Und diese fünf Grundwerte. We hammered them out for 6 months in Next Generation. Haben wir 6 Monate lang bearbeitet in we Next had Generation. So many different versions. Und wir hatten so viele verschiedene Versionen so davon. Many different values. We're trying to find five that covered everything. Und so viele Werte. Und wir haben versucht, da fünf herauszufiltrieren, die alles abdecken würden. We worked on it for 6 months. Und 6 Monate lang haben wir daran gearbeitet. And I am so happy with these five values. Und ich bin wirklich sehr glücklich mit diesen fünf, die Now, wir gefunden let's go haben. Back to the well-being of people. Und wir möchten zurückgehen zu dem ersten Punkt, das Wohl von Menschen. The well-being of people, which is the top of the house, the Spitze on the top. Das Wohl von Menschen, das eben die Spitze des Hauses ausmacht. Is directly underneath the center pillar of worship. Ist genau unter dem mittleren Pfeiler und da geht es um die Anbetung. Because they're inseparable. Weil die beiden miteinander verbunden und unzertrennlich sind. So the well-being of people is connected to worship. Also das Wohl von Menschen ist verbunden mit der Anbetung. And that very center of worship is the cross of Jesus Christ. Und das ist das Kreuz Jesu Christi, das ist das Zentrum der Anbetung. Through Christ's death on the cross, we have access to the Father. Durch das Kreuz Jesu haben wir Zugang überhaupt zum Vater. And because we have access to God every day. Und weil wir diesen Zugang zu Gott haben jeden Tag. We burn in our hearts. Brennen wir im Herzen. To bring as many people as possible. Um so viele Menschen wie möglich into a living relationship with Jesus Christ. In diese lebendige Beziehung mit Jesus Christus zu führen. Okay, you can turn that off. Now. Yeah, just turn it off. Okay, now I'll close with this watch. Und ich möchte mit Folgendem das Ganze abschließen. We need to love other people. Es ist wirklich notwendig, dass wir andere Menschen lieben. Number one, the first commandment, love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength. Das erste Gebot, liebe den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen. And love your neighbor as yourself. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. But what if you don't love yourself? Aber was ist, wenn du dich selbst Someone nicht liebst? Someone said to me after church last Sunday night. Und letzten Sonntag am Abend hat jemand zu mir gesagt, nach dem Gottesdienst. And that person and I were like the last people to leave the church last Sunday night. Und wir waren wirklich die Letzten, die den Raum verließen letzten Sonntag. I was here till late. Und ich war also eben sehr spät. And the person said to me. Diese Person hat zu mir gesagt, a member of our church, und das ist, sie ist ein, diese Person ist ein Mitglied unserer Gemeinde. I do not believe that God loves me. Ich kann nicht glauben oder ich glaube nicht, dass Gott They mich are a liebt. Believer. Das ist eine gläubige Person. They are in ministry. Sie hat einen Dienst. They are a member of the church. Also ein Glied dieser And Gemeinde. They said, I just have to be honest. Und die Person sagt, ich muss ganz ehrlich sagen, I do not believe that God loves ich me. Glaube nicht, dass Gott mich liebt. Wow, okay, that's a problem. Und das ist ein Problem. Because if you don't believe that, denn wenn du das nicht glauben kannst, you have no passion to bring anyone else to where you're at. Hast du auch keine Leidenschaft dafür, andere Menschen dorthin zu bringen, wo du stehst. So that person is neutralized in the mission. Und so ist diese Person wirklich neutralisiert in einem Missionsfeld. Because even though they had a relationship with Christ at one time, denn obwohl sie diese Beziehung hatten mit Jesus, something has neutralized it. Hat irgendetwas diese Beziehung and neutralisiert und aufgehoben. What neutralizes us is a lie. Und was uns neutralisiert, ist eine Lüge. Now last Wednesday we had the Theophostic Prayer Dienst here at Ministry. Und letzte Woche hatten wir diesen theophostischen Gebetsdienst. We had about 130 people. Und ca. 130 waren da bei dem Seminar. Und Philipp sagt, ist es nicht großartig, dass so viele da sind? I said, yeah, but where's everybody else? Und ich habe gesagt, ja, es ist großartig, aber wo sind all die anderen? I wish there was 300 here. Und ich hätte mir gewünscht, dass wirklich 300 hier sind. We're gonna have 16 weeks. Es wird 16 Wochen and I'm praying that every Wednesday I have an encounter with Christ. Und ich bete darum, dass ich jeden Mittwoch eine Begegnung mit Jesus Christus haben. Because all of us are like a computer. Weil denn alle von uns sind so wie ein There's Computer. There's these cookies inside, you know, that come in. Es kommen diese these little viruses cookies that come rein, in. Diese kleinen Viren. These, you know, this last week I got a virus on my computer. Am letzte Woche erst habe ich mir einen Virus eingefangen. I called Marcus to him. I said, "There's a virus in my computer." Und ich habe Markus angerufen und gesagt, Markus, ich habe einen Virus. He said, "Don't touch anything." I said, "Okay." Greif nichts an. I said, "But there's a window here that says that I should hit this button because there's a virus in the computer." Aber da gibt's ein Fenster und das sagt, weil Sie einen Virus haben, drücken Sie also hier He drauf. He says, okay. "No, that's the virus." Sagt, nein, das ist der It's Virus. It's lying to you. Er lügt dich an. And it's just like we're the same way. Und wir sind so ähnlich gestrickt. There are lies implanted in us. Es gibt so Lügen, die in uns Fuß gefasst haben. That we are believing. Und wir glauben that ihnen. That are releasing more lies. Und diese Lügen setzen noch mehr Lügen frei. Until we are neutralized. Bis wir wirklich neutralisiert Until wurden. Until we come to the place we say, I don't believe that God loves me. Bis wir an dem Ort irgendwann ankommen, an der Stelle, wo wir sagen, ich yeah, glaube nicht, dass Gott mich liebt. You have a virus. You need to do a virus scan. Und man muss sagen, du hast einen Virus, du musst einen Virus-Scanner And this drüber laufen is lassen. Theophostic Prayer Ministry is a spiritual virus scan. Und dieser Gebetsdienst ist ein geistlicher Virus-Scanner. Now, I'll give you a testimony, I'll close. Und ich möchte euch noch ein Zeugnis geben. And first, I would really, really, really encourage everyone to come on Wednesday. Also ich möchte wirklich jeden ermutigen, am Mittwochabend dabei zu sein. Ich bin auch hier, ich bin als Student, als Lernender hier. Of what I'm listening to, I already know. Und 90% von dem, was ich höre, weiß ich schon. But it's the 10%. Aber es geht um die 10%, that die ich noch nicht make weiß. The difference. Und die machen den Unterschied. Now, share a story. Maybe, und ich möchte euch etwas mit euch teilen. Maybe I can sit down. Because after all, I'm 51 years old. Jetzt bin ich immerhin schon 51. Ich würde mich gerne setzen. And I earned it. Okay. On the way home on Wednesday night. Ja, auf dem Weg nach Hause am Mittwochabend. I said something to Mary. Habe ich etwas zu Mary gesagt? Because I had prayed that I would have an encounter on Wednesday with Christ during the session. Denn ich habe darum gebetet, dass ich eine Begegnung mit Christus habe am Mittwoch eben während dieses Seminars. And God, the Holy Spirit showed me something in my life. Und der Heilige Geist hat mir etwas gezeigt, etwas and in meinem Leben. I mentioned it to my wife on the way home. Und ich habe es meiner Frau erzählt auf dem Weg nach Hause. I said, you know what? Every time I mention my old German Shepherd Duke. Und ich habe gesagt, jedes Mal, wenn ich meinen alten Schäferhund erwähne, Duke. You know, if someone says something, I said, yeah, I used to have a German Shepherd. Und wenn jemand etwas sagt und ich sage, ja, ich hatte auch mal einen deutschen Schäferhund. I get really sad. Dann werde ich wirklich traurig. And I think the Holy Spirit has pointed it out to me. Und ich glaube, dass mir der Heilige Geist etwas aufgedeckt so hat. So Thursday night in my quiet time, I had a theophostic prayer ministry to myself. Und so hatte ich am Donnerstag in meiner stillen Zeit diesen theophostischen Gebetsdienst. I led myself through as the counselor. Mit mir selbst, und ich habe mich selbst durch dieses Gespräch geführt, sozusagen als Seelsorger. And I went back to that time. Und ich bin zurückgegangen zu dieser Zeit. And there was a moment, it was when my dog died. Und da war dieser Moment, als mein Hund starb. I was 18 years old. Und ich war damals 18. I had this dog since I was 8 years old. Und ich hatte diesen Hund, seitdem ich 8 war. This dog was a fully trained police dog. Und der war ein voll ausgebildeter Polizeihund. He was the coolest thing you could ever imagine. Und der ist der coolste Hund, den ihr euch nur vorstellen könnt. If I said attack, wenn ich gesagt hätte, he would attack anything, a tree, anything. Hätte er alles attackiert, egal was es war, ein Baum. He would go into attack mode. Er würde umschalten, diese Angriffsmodus. He would look for something to bite. Und würde sich etwas suchen, wo er zubeißen könnte. And as soon as I said Duke. Und wenn ich sage Duke, he stopped. Hat er aufgehört. And he came back and he came next to me and sat down. Und kam zurück und setzte sich neben mich. He's this unbelievable dog. Und es war dieser unglaublich tolle Hund. He was my closest friend. Und war wirklich mein nächster Freund. I could read his mind. Und ich konnte seine Gedanken lesen. He was like lesen. A person. Er war wie eine Person. And then his back legs were paralyzed. Und dann wurde also seine Hinterläufe erlahmt. So I took him to the vet. Und so habe ich ihn zum Tierarzt gebracht. And when I brought him in there, und als ich ihn dort reinbrachte, hat der Tierarzt gesagt, legen Sie ihn bitte auf den Tisch. We have to put him down. Wir müssen ihn also einschläfern. And I as the doctor took the needle out, und als der Doktor diese Injektion herausholte, I started to cry so much. Habe ich angefangen, so stark zu weinen. I couldn't bear the thought of losing this dog. Und ich konnte irgendwie nicht ertragen, den Gedanken, dieses Tier zu verlieren. Like we were one, I knew this dog, you know. Wir waren so eine richtige Einheit geworden und ich kannte ihn so gut. Like he was my whole childhood. Also er stellte meine ganze Kindheit dar. I used to sick him on bullies. Und on bad people. Ach so, ich habe ihn also auf, ja. We had this girl in the neighborhood. She was such a jerk. Und da war dieses Mädchen in der Nachbarschaft und sie war wirklich so unmöglich. She was big and strong and I hated her. Sie war groß und stark und ich habe sie gehasst. She was so mean. Und sie war so gemein zu mir. I was hiding and we had this long, you know, grass in front of our house. Wir hatten diesen großen Vorgarten, diese Wiese vor unserem Haus, ca. 50 Meter bis zur Straße. And I was hiding in the bushes with Duke. Und ich habe mich so in den Büschen versteckt mit Duke. She was coming up the road. Und sie ist die Straße hinaufgekommen. And I said, Duke. Und ich habe gesagt, lying next to me. Und er lag neben and mir she came Busch. Right out. Und sie kam raus. And I said, Duke. Und ich habe gesagt, Duke. And he looked up at me, he says, yeah. Und er hat aufgehört und gesagt, ja. I said, Duke. Get her. Schnapp sie dir. And when he ran out, he kicked dirt against the house. Und als er loslief, flog die Erde hinten weg. He went out down the road. His hair was up, became like a lion. This girl, it was so cool. She jumps off her bike and she's screaming. I loved it. And so when Duke got close enough, I just whistled. Und als er nah genug war, habe ich einfach gepfiffen. And he stopped and he just came back, prancing back. Und er ist einfach zurückgekommen, so tänzelnd. He came next to me and just laid there. Und hat sich wieder neben mich hingelegt. And he went, and I said, good boy, good boy. We were so tight. And when I saw this needle in the vet's hand, und wir waren eben so eng und als ich diese Spritze in der Hand des Arztes sah, I started crying so hard. Habe ich angefangen so bitterlich zu weinen. Duke and I, we looked at each other. Und wir haben uns eben angesehen. And I left the room. Und ich bin dann rausgegangen and den I was Raum crying verlassen. So hard in the other room. Und habe im anderen Zimmer so stark geweint. I couldn't go back in. Und ich konnte auch gar nicht mehr mit hineingehen. And then this lie came in. Und dann kam diese Lüge herein. That's been there for 33 years. Und seit 33 Jahren lebe ich mit dieser Lüge. And the lie was this. Und die Lüge ist so. Because you stepped out of the room. Weil du aus dem Zimmer rausgegangen bist. Your whole relationship with Duke is neutralized. Ist deine ganze Beziehung mit Duke neutralisiert worden. You forsook him. Du hast ihn im Stich gelassen. And that was planted there. Und diese Lüge wurde da eingepflanzt, like eingesetzt, wie ein Virus. And every time I thought of Duke, und jedes Mal, wenn ich an Duke felt denken so musste, incredibly sad. Überkam ich so eine große like Traurigkeit. Such a sadness. Also eine ganz große, and schwere Traurigkeit. The Holy Spirit took me back here, und der Heilige Geist hat mich zurückgeführt an diesen and Punkt. To my incredible surprise, und zu meinem wirklich unglaublichen, zu meiner unglaublichen Verwunderung, so habe ich so stark weinen müssen. I was crying like I was back there. Und ich habe geweint, als ob ich eben damals, wie dort. And God healed me. Und Gott hat mich geheilt. And God just took that, God just scanned that lie and removed it. Und Gott hat mein Leben also gescannt und hat diese Lüge gefunden. It was such a ridiculous lie, but it was so real. Und es war so eine lächerliche Lüge, aber sie war trotzdem so real. Because it was not identified. Denn sie wurde nicht identifiziert. And now I can think of Duke and I just have wonderful memories. Und jetzt kann ich an Duke denken und wunderbare Erfahrungen an dieses and Tier haben. If now this is a big if, big big if. Und wenn, und das ist ein ganz großes wenn. If God resurrects our pets. Wenn Gott unsere Haustiere auferwecken sollte. I believe he's going to do it. I believe so. Und ich glaube, dass es das geschehen wird. Because God can do anything. Weil denn Gott ist nicht so unmöglich. Why, if he's riding a horse on the way back, why can't I have Cody in heaven? Wenn er auf einem Pferd reitet, wieso kann ich nicht? That's another issue. Anyway, I would really encourage you. Also ich möchte euch wirklich ermutigen. If you can come on Wednesday. Wenn es geht, dass ihr am Mittwoch kommt. I am praying that God in 16 weeks every week God finds another little thing in my soul. Denn ich bete darum, dass Gott in 16 Wochen jedes Mal eine Kleinigkeit in meiner Because Seele findet. If we cannot love ourselves, denn wenn wir uns selbst nicht lieben und we annehmen cannot können, love the world. Dann können wir auch nicht die Welt lieben. Amen. Let's pray. Okay. What's that? Oh, not this Wednesday's vacation. Aber an diesem Mittwoch, also während der Semesterferien, right. But if you come, there's a pizzeria. Statt, aber übernächsten Mittwoch. If you come, there's a pizzeria down the street. Aber wenn ihr trotzdem kommt, da unten gibt es eine Pizzeria. Okay. Shall we pray? Okay. Father in heaven. Vater im Himmel. Maybe there's somebody here today. Vielleicht ist heute Morgen jemand and hier. You've never had an encounter with Jesus Christ. Und du hast noch nie diese Begegnung mit Jesus Christus gehabt. Jesus was the Son of God. Jesus war der Sohn Gottes. He came to earth. Und kam auf die Erde. Born of a virgin. Geboren von einer Jungfrau. He lived. Hat gelebt. He was crucified. Und wurde gekreuzigt. As the Lamb of God. Als das Lamm Gottes. He was buried. Er wurde begraben. On the third day he rose again. Und am dritten Tag ist er auferstanden. And he ascended. Und ist aufgefahren. And he is alive today. Und lebt heute. And he wants to know us. Und möchte uns kennen. He loves you. Und liebt dich. He wants you to experience his forgiveness. Er möchte, dass du erlebst, wie er dir vergibt. He wants you to know that he loves you. Und möchte sicher gehen, dass du weißt, dass er dich pray liebt. With me, a very simple prayer. Bete mit mir einfach ein ganz einfaches Gebet. God forgive me. Gott vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Come into my life. Komm du in mein Leben. Say those words, God forgive me. Und sprich das einfach für dich aus. Gott vergib mir. Cleanse me. Reinige of mich. My selfish acts. Reinige mich von meiner Selbstsucht. And my guilt. Und meiner Schuld. And come into my life. Und komm in mein Leben. I pray. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.